Musiko geht den 22. das Freitag. Den Oven das Konzert am Melusina mit dem Gruppe Lusthansa, den hat man halt schon viel gestaltet. Den Ömmes hat das demnächst ein Copy-Machtbericht von der Kasse, dann in der Zwischenzeit das in diese Gore raus. Bon, und gleich zum extra Ruf konfrontiert, das ist ein bisschen knapp, es geht mit der Zeit. Lusthansa, was heißt das, dass hier lustige Musikanten sind? Nee, also, wenn wir schon so Tierschlangen zusammen Musik machen und dann jetzt vor 2 Jahren mit einer Sängerin verstärkt worden sind. Ja, das kann man wohl sagen. Ist die Jutta verstärkt. Ja, verstärkte Betonung, ja. Deswegen heißt ein Schlusshans, aber mal ganz viel Spaß haben, Musik zusammen zu machen. Mhm. Der Guy hat mir damals gesagt, ihr würdet überhaupt nicht mit auf der neuen deutschen Welle reiten. Was macht ihr denn eigentlich jetzt oder wie bezeichnet ihr eure Musik? Ich hauptsächlich Rock mit deutschen Texten, mit Einflüssen vom Reggae, mit Einflüssen vom New Wave und Einflüssen vom Punk. Ja. Aha. Die Texte schreibt ihr auch selbst? Ich schreibe die Texte selbst und mache die Musik selbst. Aha. Okay. Ihr seid am Freitag hier in Luxemburg. Wie schaut das aus, eure Konzerte? Wie sind die irgendwie? Wie schauen die aus? Ist das wüst? Fällt das richtig los? Ja, ich denke schon. Mhm. Ich glaube, die Leute, die in ein Konzert reingehen, die sind etwas überrascht, weil normalerweise ist es so, dass zum Beispiel die ganzen Bands heute, die eine Platte rausgebracht haben, live oft Playback machen oder halt gar nicht live spielen oder so. Und bei uns ist es halt so, weil die Leute eh schon urig lang zusammen sind und schon früher Musik zusammen gemacht haben, in halt Jazzrock zum Teil, immer mit Betonung auf Rock und eigentlich das Handwerk schon seit einigen Jahren machen. Mhm. Und dann ist halt immer noch ein bisschen Show dabei, gell. Und ich glaube schon, dass es immer ein bisschen lustig losgeht. So. Ja, ihr kommt ja aus der direkten Nachbarschaft von Luxemburg, Trier. Ich weiß nicht, wie bei euch das ausschaut mit dem Musikmarkt, überhaupt die Gruppen, wie die sich rumschlagen müssen. Hier in Luxemburg ist es so, dass die meisten guten Gruppen, die wir auch hier haben, nicht viel Möglichkeit haben, irgendwie aufzutreten oder was zu machen. Ist die Misere bei euch auch so in der Richtung zu spüren oder habt ihr da mehr Raum, mehr Möglichkeiten? Ja, ich glaube, das ist halt so, wenn man halt eine Platte rausgebracht hat, dann kommen halt unwahrscheinlich viele Veranstalter auf einen zu und wollen halt auch ein Konzert mit einem machen und so. Was halt allerdings für Amateurgruppen ein bisschen schwacher ist, ne? Wenn man halt irgendwie eine Amateurgruppe ist, dann muss man sich halt rumschlagen und halt gucken, dass man Auftritte kriegt und das ist halt jetzt schon ein bisschen extremer geworden, dass man also jetzt schon eher Auftritte bekommen, ne? Mhm. Jutta, was ist euer Hauptanliegen an der Musik? Wollt ihr unterhalten oder wollt ihr in euren Texten was rüberbringen? Ja, unterhalten in dem Sinn, dass die Musik so ist, dass man auch drauf tanzen kann. Also ist nicht Disco, sondern dass sie ziemlich gut losgeht. Uns liegt aber auch genauso viel an den Texten. Darum singen wir ja Deutsch, dass uns jeder versteht, zumindest bei uns in der Umgebung. Aber die Luxemburger verstehen es ja auch, ne? Ja, klar, so da. Ja. Und die Texte, Gott, da ist so ein Querschnitt, was uns bewegt. Probleme, die wohl jeder irgendwo mit sich rumträgt. Zum Beispiel, was liegt euch am meisten am Herzen momentan so? Was am meisten? Knete. Was bitte? Knete. Knete, ja, doch jedem. Ja, bei uns sieht aber so aus, dass gerade letzter Zeit, so, wo der Absprung jetzt so mittlerweile geschafft wird zum Profi, ja doch nicht so aussieht, dass jetzt dicke Knete rumkommt, sondern halt ziemlich viel spielen muss, unter anderem dann auch Melusina am 21. am Freitag. Ja. Und das Wichtigste, was uns eigentlich so zur Zeit bewegt, ist, live so gut wie möglich zu sein. Ja. Und den Leuten so viel Spaß rüberzubringen, wie nur irgendwie geht. Zum Beispiel auch dem Guy. Und ja, der braucht sowieso nicht viel. Ja, ich wollte dich überhaupt nicht anstellen. Ich kenne seine Freunde mittlerweile. Einer davon heißt Ferdinand. Gell? Und ich glaube, wenn man Freunde hat, die Ferdinand heißen, dann braucht man schon... Ferdinand, den kenne ich aber nicht. Ja. Ferdinand. Braucht man schon Hilfe. Ist aber wie Ferdinand. Naja, Lusthansa ist ja eine direkte Anspielung auf eine Firma, die rumfliegt. Wieso? Ja, also das ist... Ist das irgendwie auf euren Höhenflug zuzuschreiben oder wie? Nee, das ist eine Sache, die ist schon länger am Laufen. Ne? Also die Lufthansa, die hat sich dann bösen Schnitz erlaubt, dass sie sich so genannt hat überhaupt. Das ist unser Name. Lufthansa heißen wir schon immer, seit wir auf der Welt sind. Und das war ein ziemlicher Klops, dass die sich Lufthansa genannt haben. Ganz einfach so. Ja. Klar, alle Fanbüros in der ganzen Welt einfach das S ausgetauscht haben. Mhm. Ja. Unverschämt. Der hätte das gleich irgendwie festlegen müssen oder wie nennt man das schon? einschreiben lassen. Dann. Ja, im Nachhinein. Keine Knete. Ja, klar, die kommt ja jetzt, die dicke Knete. Ja. Wenn du die Platte kaufst, also, ihr schenkt sie mir sowieso. Ich bekomme das Bild hier. Mit dem Moment mal, ich habe nämlich Leute, die kommen nämlich dann zu euch, dann habt ihr wenigstens ein bisschen Publikum. Eintrittskarten, also Entrittsbildchen, die ich noch verlosen, das sind da sechs am Ganzen, den Telefon aus Naropfirich, 42, 1, 42. Von der neuen Platte ein Stück, nichts Neues in Pune, war die schon da? Nee. Dass ihr so gut informiert seid. Wir hatten nur mal einen vorgeschickt, der da einen Spruch an die Wand sprüht, der heißt lieber Bier in Trier als Bluna in Pune und das hat er ganz gut gemacht. Aha, okay, also nichts Neues da unten, da bleiben wir lieber hier, ne, bei unserem Bier. Lufthansa, nächste Freitag am Melusina, sechs Karten, Telefon liegt ab. Wir kommen hautartig oder hautfetzig nicht in den Rock, ein bisschen mehr am Detail auf die Musik zurück. Schluss, ich stecke aus hier am letzten Album, tun wir das so nicht, gut nicht, aber wie ist hautartig.